Henna blieb stehen und sah Margarete an. »Christiane?« »Ich denke, deshalb hat sie dir den Kaffee auf die Hose geschüttet, damit du Jörg nicht sagen kannst, dass du's nicht warst. Aber was ich ihm vorhin nicht gesagt habe, muss ich ihm später sagen. Musst du?« »Du meinst, vielleicht ist es das, worauf Christiane hofft. Vielleicht will sie mit dir noch reden, dich darum bitten.« Henna kratzte mit dem Fuß Steine los und kickte sie in den Bach. »Was für ein absurdes Theater!« Die Schwester verrät den Bruder an die Polizei. Dann möchte sie, dass der Freund des Bruders sagt, er sei es gewesen. Der Freund, den sie einmal geliebt und den sie sitzen gelassen hat, weil sie den Bruder nicht verraten wollte. Er sah sie an. Hat Christiane dir gesagt, warum sie Jörg verraten hat? Sie hat mir nicht einmal gesagt, dass sie ihn verraten hat. Aber ist das nicht klar? Dass sie die Angst um ihn nicht mehr aushielt? Dass sie wollte, dass er so überraschend gefasst wird, dass er nicht mehr schießen und nicht mehr erschossen werden kann? Aus Angst hat sie ihn verraten. Aus Liebe und Angst. Und was habe ich damit zu tun? Sie versuchte, in seinem Gesicht zu lesen, ob er sich nur belästigt oder bedrängt fühlte. Er spürte ihren Blick und lächelte sie an. »Ich weiß es wirklich nicht.« Schulde ich Christiane etwas? Muss ich ihr helfen, weil es mich nicht viel kostet? Was kostet es mich, wenn Jörg mich für einen Verräter hält? Ihr Blick wurde zuerst erstaunt, dann spöttisch. Er sah es nicht. Er dachte und redete ernsthaft weiter. Oder muss ich Christiane gerade dadurch helfen, dass ich sie vor ihm bloßstelle und von ihm befreie? Oder musst du Jörg dadurch helfen, dass du ihn von ihr befreist? Henna hörte den Spott in ihrer Frage. Was ist los? Hör auf, du verhedderst dich doch nur. Mach, wonach dir ist. Was Christiane und Jörg damit machen, ist deren Sache. Du tust gerade, als seien die beiden eine Rechenaufgabe, die du lösen kannst. Er ging weiter und sie ging mit. Obwohl er nicht gekränkt sein wollte, war er es. Sie hatte, während sie standen, ihren Arm nicht von seinem genommen. Als er jetzt seinen Arm wegziehen wollte, hielt sie ihn fest. »Das geht nicht. Du musst mir zuerst zur Bank helfen und dann zurück zum Haus.« Sie lachte. »Du kannst es unter Protest tun.« Nach dem Frühstück wollte Ilse weiterschreiben. Sie nahm Heft und Stift, ging zum Bach, sah aber schon von Weitem, dass Margarete und Henna auf der Bank saßen. Sie machte einen Bogen durch den Wald. Als sie wieder an den Bach kam, war er fast doppelt so breit. Zwischendurch musste ein anderer Bach in ihn gemündet sein. Unter einer Weide lag ein Ruderboot, mit langer Kette an den Stamm geschlossen. Ilse setzte sich hinein und schlug ihr Heft auf. Schließlich war alles vorbei. Der Angestellte des Beerdigungsunternehmens, den die Genossen gekauft hatten, befreite Jan aus dem Geräteraum und gab ihm die Tasche. »Du musst über die Mauer, das Tor ist zu.« Es war dunkel. Jan stolperte über Grabsteine, erreichte die Mauer, kletterte an einem der Grabmäler hoch, die in die Mauer eingelassen waren, und setzte sich auf die Mauerkrone. Er sah in eine schwach beleuchtete Straße, an deren anderer Seite Gärten und weit dahinter, schon an der nächsten Straße, Häuser lagen. Jetzt begann sein neues Leben. Er warf die Tasche hinunter und sprang hinterher. Nein, viel hatte Ilse am Morgen vor dem Frühstück nicht geschrieben. Aber sie hatte einen Entschluss gefasst. Sie wollte es wissen. Entweder sie schaffte es, über das Schießen und Bomben und Töten und Sterben zu schreiben, oder sie würde Abschied von dem Projekt nehmen und sich etwas anderes suchen. Und mit dem Entschluss, es zu versuchen, war die Lust erwacht, es zu schaffen. Nicht nur das Schreiben, sondern das Fantasieren. Ilse begann sie schaudernd zu genießen. Die Vorstellung der Explosion, die das Auto in die Höhe reißt, der Kugel, die ihren Flug zum Fenster nimmt, das Glas durchschlägt, das Opfer trifft und gegen die Wand wirft, der Pistole, die im Genick aufgesetzt und abgedrückt wird. Er ging die Straße entlang, passierte mehrere parkende Autos. fand einen älteren weißen Toyota, schlug mit einem Stein die Scheibe ein, stieg ein, schloss die Zündung kurz und fuhr los. Es war seine Stadt. Er kannte sich aus. Als er auf der Autobahn war und im Strom des Verkehrs schwamm, machte er die Tasche auf und sah hinein. Einen deutschen Pass hatten sie ihm hineingelegt, ein Bündel mit 50-Markscheinen, eine Pistole mit Munition, einen Zettel mit einem Datum, einer Uhrzeit und einer Telefonnummer. Am nächsten Morgen um 7 sollte er anrufen. Er prägte sich die Telefonnummer ein, zerriss den Zettel in kleine Fetzen und ließ einen nach dem anderen vom Fahrtwind davontreiben. Bei einer Autobahnraststätte stellte er das Auto am Ende des Parkplatzes ab, nahm ein Zimmer und bat, um 6:30 geweckt zu werden. Er dachte an das Leben vor ihm. Ein Leben auf der Flucht und ohne ein Ziel, an dem er anzukommen und auszuruhen hoffen konnte. Aber sei es, dass die Angst, nach der Betäubung nicht mehr aufzuwachen, seine Kraft, sich zu ängstigen, erschöpft hatte. Sei es, dass mit dem Schritt ins neue Leben die alten Ängste ihre Evidenz verloren hatten. Er fühlte sich leicht und frei. Endlich war mit den Halbheiten des alten Lebens Schluss. Endlich lebte er in der Selbstlosigkeit, Unbedingtheit, Eindeutigkeit des Kampfs. Er war frei, war niemandes Schuldner, zu keiner Liebe, keiner Freundschaft, keiner Rücksicht verpflichtet, nur zur Hingabe an die Sache. Was für ein Glück, was für ein Rausch der Freiheit. Er wachte vom Weckruf auf, duschte und rief um 7 von der Telefonzelle an der Tankstelle die angegebene Nummer an. Um 21 Uhr sollte er in der Buchhandlung auf dem Münchner Bahnhof eine Frau treffen, blauer Mantel, schulterlanges, dunkelblondes Haar, große Ledertasche über der Schulter und Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Hand. Er frühstückte und fand einen Lastwagenfahrer, der ihn mitnahm und an der Autobahnausfahrt München absetzte. Am frühen Nachmittag war er in der Stadt, kaufte eine Reisetasche und Kleider zum Wechseln und ging ins Kino. Gezeigt wurde ein französischer Film, eine lakonische und sentimentale Geschichte von Verstrickung und Abschied. Jan kam aus dem Kino und rief von der nächsten Telefonzelle zu Hause an. Ein Tiefpunkt, den er sich danach nur vergab, weil er nichts sagte und rasch wieder auflegte. Um 21 Uhr traf er die Frau. Sie nahm ihn in ein Apartment in Schwabing mit, ein gesichtslos möbliertes Zimmer mit Koch- und Duschnische. Als sie ohne Perücke und Make-up aus der Toilette kam, erkannte er sie kaum wieder. Ein kindliches Gesicht unter bürstenkurzem Haar. Sie erklärte ihm, was am nächsten Tag zu tun war. Dann wärmten sie Pizza im Backofen auf. Beim Essen redeten sie nicht. Wichtig war nur, was zu tun war, und das war gesagt. Jan war über den exzellenten Rotwein erstaunt. Als er ihn auf der Zunge hatte, wollte er die Frau fragen, wie sie zu der Flasche kam. Nach dem Schluck ließ er es bleiben. Dann legten sie sich ins Bett und schliefen miteinander. Jan huschten Erinnerungen an Ulan durch den Kopf. »Lass uns Liebe machen«, hatte sie ihn aufgefordert, wenn sie Lust hatte. »Und lieb mich«, ihn angespornt, wenn sie kommen wollte. Gefühlig war es gewesen, klebrig. Jetzt war Jan, als tanzten die Frau und er in hellem, kalten Licht einen perfekten Tanz. Was für eine Reinheit des Genusses. Und wieder, was für ein Rausch der Freiheit. Sie blieben lange im Bett. Am Nachmittag fuhren sie mit der S-Bahn in den Vorort, liefen so selbstverständlich durch die Straßen, als seien sie auf dem Weg nach Hause, und gingen an der Villa des Vorsitzenden vorbei. Es sah alles aus, wie die Frau es Jan beschrieben hatte. Gartentor und Mauer waren nicht von Videokameras überwacht. Am Ende des Grundstücks stieg Jan in den Garten, schlich im Schutz der Büsche zum Haus, versteckte sich hinter dem Rhododendron neben der Eingangstür und wartete. Er hörte es klingeln, sah den Vorsitzenden den Gartenweg entlang kommen, gefolgt von seinem Chauffeur mit 2 Aktentaschen, sah die Frau des Vorsitzenden vor die Tür treten und ihren Mann begrüßen, sah den Chauffeur hineingehen und wieder herauskommen. Nach einer Weile hörte er es wieder klingeln und sah wieder die Frau des Vorsitzenden vor die Tür treten. Die Frau, die den Gartenweg entlang kam, winkte mit einem Umschlag, Als sie ihn unter der Tür übergab, zog Jan die Skimaske übers Gesicht, sprang auf, drängte die Frau des Vorsitzenden ins Haus, zwang sie auf die Knie und hielt ihr die Pistole an den Kopf. Dabei schrie er, »Machen Sie keinen Quatsch! Machen Sie keinen Quatsch!« Er schrie sie an und schrie ihren Mann an, der am Fuß der Treppe stehen blieb, begütigend die Hände hob und »Beruhigen Sie sich, bitte beruhigen Sie sich«, sagte. Beide wehrten sich nicht, als sie gefesselt wurden. Die Frau fing an zu weinen. Ihr Mann redete weiter. Als Jan es nicht mehr hören konnte, stopfte er der Frau den Schal in den Mund, den ihr Mann gerade abgelegt hatte. Der sah mit entsetzten Augen, wie seine Frau würgte und hörte auf zu reden. Jan führte ihn die Treppe hoch. »Der Safe ist im Schlafzimmer«, sagte der Mann. Und Jan führte ihn ins Schlafzimmer und setzte ihn auf einen Stuhl. Hinter welchem Bild oder welchem Möbel oder in welchem Schrank hinter den Kleidern der Safe zu finden und wie er zu öffnen gewesen war. Später dachte Jan, er hätte immerhin in den Safe schauen sollen. Die Aufgeregtheit des Anfängers. Er setzte die Pistole an den Hinterkopf des Mannes und schoss. Und im Augenblick des Abdrückens machte er die Augen zu, kniff sie zu, und es schüttelte ihn, und er musste an sich halten, um nicht nochmal und nochmal zu schießen. Er machte die Augen auf und sah den Mann nach vorne und vom Stuhl sinken. Er konnte sich nicht dazu bringen, neben ihm niederzuknien und die Hand an seinen Puls zu legen. Er sah das Blut fließen, tippte den Mann mit dem Fuß an, zuerst sachte, dann fester, bis er von der Seite auf den Rücken glitt und seine Augen ins Zimmer zur Decke auf Jan richtete. Jan blieb stehen und starrte auf den Toten. Er hörte das Rufen der Frau nicht und nicht ihre Schritte auf der Treppe. Er hörte nichts, bis die Frau ihn am Arm packte. »Was ist mit dir los? Wir müssen weg!« Er sah auf, sah sie an und nickte. »Ja, wir müssen weg.« Ilse war selbst, als wache sie aus einer Betäubung auf. »Das ist mein Werk«, wollte sie Jan beim letzten Blick ins Schlafzimmer und beim Weg vorbei an der weinenden Frau des Vorsitzenden noch denken lassen. Kalt und stolz sollte er es denken. Und zugleich mit einem Schauder des Entsetzens. So wie sie auf ihr Werk sah. Als Christiane das Frühstücksgeschirr abgeräumt und abgewaschen und in den Zimmern die Waschschüsseln geleert und die Waschkrüge gefüllt hatte, ging sie wieder auf die Terrasse. Alle waren gegangen, auch Karin und ihr Mann, die ihr in der Küche geholfen und sich dann wieder auf die Terrasse gesetzt hatten, waren verschwunden. Christiane hatte Pläne gemacht für eine Bootsfahrt auf dem nahen See, ein Picknick im Park, Tanz auf der Terrasse. Aber wie sie allein auf der Terrasse stand, hatte sie kein Vertrauen mehr, dass jemand an ihren Plänen interessiert war. Sie hatte auch Angst davor, alle wieder zusammenzubringen. Jörg würde Henne wieder des Verrats beschuldigen und Henne, was würde Henne sagen? Was würde Jörg sich zusammenreimen, wenn Henne die Beschuldigung zurückwies? Sie ertappte sich dabei, wie sie Jörg ins Gefängnis zurückwünschte. Oder doch an einen Ort, an dem er sicher war, sicher vor Informationen, die ihn verwirrten, vor Kontakten, die ihn verführten, vor Gefahren, denen er nicht gewachsen war. Die meisten Jahre im Gefängnis waren keine schlechte Zeit gewesen. Am Anfang war es schlimm, als die Gefängnisverwaltung Jörg kleinkriegen wollte und er aggressiv und renitent und mit Hungerstreiks gegen die Gefängnisverwaltung kämpfte. Aber dann lernten beide einander in Ruhe zu lassen. Die Gefängnisverwaltung, Jörg und Jörg die Gefängnisverwaltung. Jörg war beinahe glücklich. Und er war nie so der Ihre wie in den Jahren im Gefängnis. Sie ging vors Tor. Ulrichs Mercedes und Andreas Volvo waren weg. In den beiden großen Wagen konnten alle ihre Gäste zu einem Ausflug aufgebrochen sein. Enttäuscht, besorgt und erleichtert ging sie ins Haus, griff einen Liegestuhl und wollte sich auf die Terrasse legen. Aber da war schon jemand. Christiane erkannte die Stimmen von Jörg und Dorle. Sie stellte den Liegestuhl ab, ging auf Zehenspitzen durchs Zimmer und lehnte sich neben der offenen Flügeltür an die Wand. »Ich war einfach furchtbar enttäuscht. Deshalb war ich so gemein. Es tut mir leid.« Jörg sagte zunächst nichts. Christiane stellte sich vor, wie er ein paar Mal schluckte und die Hände hob und fallen ließ. Dann räusperte er sich. »Natürlich sehe ich, was für eine tolle Frau Sie sind. Ich kann einfach nicht. Ich bin nicht Sie. Ich heiße Dorle.« Sie lachte weich. »Dorothea, ich bin ein Geschenk der Götter. Nimm mich, wenn du im Gefängnis mit Männern zusammen warst, und jetzt, ich mag das.« Sie lachte wieder ihr weiches Lachen. »Ich mag in den Arsch gefickt werden. Ich bin...« Er sagte nicht, was er war. Er weinte. Er weinte mit den kläglichen, stoßenden Lauten, mit denen er schon als Kind geweint hatte. Christiane erkannte sie wieder und sie ärgerte sich wieder. Wenn ihr Bruder schon weinen musste, sollte es ein kraftvolles, männliches Weinen sein. Dorle war nicht so. »Weine, mein Kleiner«, sagte sie. »Weine.« Als sie nicht aufhörte, redete sie weiter. »Tja, mein Kleiner, ja. Es ist zum Weinen, alles ist zum Weinen, alles. Mein Tapferer, mein Trauriger, mein Unglücklicher, my little boy Blue.« Schließlich ärgerte der tröstende Singsang Christiane so, dass sie dazwischenfahren wollte. Wollte Dorle, wenn sie nicht damit prahlen konnte, dass sie mit dem berühmten Terroristen geschlafen hatte, damit angeben, dass er bei ihr geweint und sie ihn getröstet hatte? Aber als Christiane auf die Terrasse trat, sah sie die beiden. Jörg saß steif auf seinem Stuhl, die Augen geschlossen und vom Weinen geschüttelt. Und Dorle stand hinter ihm und beugte sich über ihn, hatte die Arme um seine Brust gelegt und wiegte ihn. Jörg in seinem Schmerz und Dorle in ihrem Versuch, ihn zu trösten, sahen so hilflos aus, dass Christiane doch nicht dazwischenfahren mochte. Also stahl sie sich davon. Im Flur stieß sie mit Marco zusammen. »Ich habe dich gesucht.« Er grinste sie an. »Wir müssen reden.« »Weißt du, wo die anderen sind?« »Die beiden Ehepaare und Andreas sind zu einer Ruine gefahren. Sie bleiben nicht lange. Aber du und ich brauchen auch nicht lange.« »Muss es jetzt sein?« »Ja.« Marco drehte sich um, ging in die Küche und lehnte sich an den Spülstein. »Ich habe eine Erklärung vorbereitet, die ich für Jörg morgen an die Presse geben möchte.« »Jörg wird zögern.« Christiane ärgerte sich schon, dass sie Marco in die Küche gefolgt war. Jetzt sollte sie auch noch seine fixen Ideen anhören. »Ich werde ihm abraten. Sonst noch was?« Er grinste sie wieder an. »Ich weiß nicht, wie du es in Zukunft gerne hättest zwischen dir und Jörg. Hängst du an ihm? Er hängt an dir. Noch. Ich rede mit dir nicht über meinen Bruder. Nein? Auch nicht, ehe ich mit deinem Bruder über dich rede? Oder kriege ich dann Kaffee übergeschüttet?« Christiane schüttelte müde den Kopf. »Lass mich in Ruhe.« »Mach ich. Du sorgst dafür, dass er die Erklärung rausgehen lässt. Ich kann nicht verhindern, dass er, wenn Henner den Vorwurf zurückweist, 2 und 2 zusammenzählt und dahinter kommt, dass du ihn verraten hast. Wenn's nur jemand von ganz früher gewesen sein kann und wenn's der alte Freund nicht war. Aber ich werde nichts sagen.« Er lachte. »Das mit dem Kaffee war echt dumm. Vielleicht hätte Henner sich so ungeschickt gegen Jörgs Vorwurf gewehrt, dass der ihm nicht geglaubt hätte. Manchmal klingen Wahrheiten wie Lügen. Lass mich in Ruhe. Morgen muss die Erklärung an die Presse. Und wenn du ihn morgen früh nicht so weit hast, muss ich ihn so weit kriegen. Und ich kriege ihn so weit, wenn ich ihm erzähle, was du gemacht hast.« Marco sah Christiane auf einmal ernst an. »Was hat dich eigentlich geritten? Angst um Jörg? Besser im Gefängnis leben als in Freiheit sterben? Ich versteh's nicht.« Er zuckte die Schultern. »Ist auch egal.« Er löste sich vom Spülstein und ging aus der Küche. »Kann ich Marco aus dem Haus schmeißen? Kann ich Henna dazu bringen, den Verrat auf sich zu nehmen? Kann ich ihn so diskreditieren, dass Jörg ihm nicht glaubt? Kann ich Andreas ins Spiel bringen? Kann ich die Erklärung entschärfen? Kann ich weglaufen? Kann ich Jörg begreiflich machen, warum ich tun musste, was ich getan habe?« Christiane erinnerte sich daran, wie sie der Polizei den Hinweis gegeben hatte. Sie hatte ihn anonym gegeben, und das war ein bisschen, als hätte nicht sie ihn gegeben, sondern als hätte er sich selbst gegeben. Sie erinnerte sich an die Erleichterung, als Jörg im Gefängnis in Sicherheit war. Sie erinnerte sich an die Angst, solange er frei war. Es war nicht die Angst, die man um einen hat, der das Bergsteigen oder Drachenfliegen oder Rennfahren nicht lässt. Es war ein Knoten in Christianes Bauch, der Angst und Schmerz und Schuld zusammenschnürte. Der Schmerz, Jörg schon verloren zu haben, die Angst, ihn vollends zu verlieren, die Schuld, weil sie, die große Schwester, den kleinen Bruder mit einem bloßen Hinweis retten konnte, aber nicht rettete? Auch mit dem Verrat lud sie Schuld auf sich. Aber was zählte diese Schuld gegen Jörgs Leben?